Drei, vier. Nun ade, du mein Liebheimatland, Liebheimatland, ade. Das Fremde nimmt hier überhand, Liebheimatland, ade. Und so sing ich dann mit traurigem Mut, wie man singet, wenn die Heimat sterben tut, Liebheimatland, ade. Und mir wird dabei das Herz so schwer, denn dein Sterben lässt den Platz so leer, Liebheimatland, ade. Und ich seh in deines Himmels blau, Liebheimatland, ade. Du stöhnest schwer aus Feld und Au, Liebheimatland, ade. Und frage mich, wie geht es an, dass dich der Feind so schänden kann, Liebheimatland, ade. Gott weiß, zu dir steht stets mein Sinn, muss so sehen, wie du stirbst dahin, Liebheimatland, ade. Über Deutschland liegt ein Leichentuch, Liebheimatland, ade. Und ich schreibe in mein Liederbuch, Liebheimatland, ade. Dein Tod bricht mir das Herz entzwei, ich schwör der Feinde Tyrannei, Liebheimatland, ade. Über Deutschland senkt sich tiefe Nacht, wenn man dich erst feig hier umgebracht, Liebheimatland, ade. Das kann doch nicht das Ende sein, Liebheimatland, ade. Dass man dir setzt hier den Leichenstein, Liebheimatland, ade. Darum vernimm nun meinen Schwur, ich bleib dir treu als Troubadour, Liebheimatland, ade. Und wenn die Welt voll Teufel wär, ich sing bis zu deiner Wiederkehr, Liebheimatland, auf Wiedersehen. Und wenn die Welt voll Teufel wär, ich sing bis zu deiner Wiederkehr, Liebheimatland, auf Wiedersehen.